Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Ein weißes Bettlaken, über dem Kopf zwei Löcher für die Augen reinschneiden, fertig ist die einfachste Verkleidung der Welt als Gespenst. Casey Affleck läuft in so einem eher niedlichen als gruseligen Kostüm rum im Film Ghost Story, wo Affleck als jüngst Verstorbener seine geliebte Frau heimsucht, ab Donnerstag im Kino. Wenn Ihnen das Lust macht auf noch mehr Geister im Kino, dann vertrauen Sie Hartwig Tegler und seiner Top 5 der besten Geisterfilme. Würden Sie jetzt den Film starten? In 5 Minuten ist es 12 Uhr. Gleich haben wir Mitternacht. Geh nicht zu nah ran. Was ist, wenn dein Geist rausspringt? Es ist Mitternacht. Die Geisterstunde hat begonnen. Platz 5. Beetlejuice. Von Tim Burton, 1988. Barbara, wir sind tot. Meint Adam Alec Baldwin zu Barbara, Gina Davis. Beide tot nach Unfall. Als Geister müssen sie vor der Erlösung 125 Jahre in ihrem Haus verharren und sich mit den neuen, lebenden Bewohnern herumschlagen, wie den bösen Poltergeist Beetlejuice in die Schranken weisen. Bei Tim Burton paaren sich Witz, eine satte Portion Anarchie, Slapstick-Timing und die Erkenntnis, dass du aus jeder Situation 100% machen kannst, wenn du auch als Geist das Ganze pragmatisch siehst. Wir sind tot. Ich finde es völlig zwecklos, wenn wir uns noch über irgendwas aufregen. Platz 4. Fog, Nebel des Grauens, von John Carpenter, 1980. Da ist jemand an der vorderen Tür, Liebling. Da will mich wohl einer auf den Arm nehmen. Dann bleib von der Tür weg. Wer ist denn da? Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer und die unterdrückten Geheimnisse der Vergangenheit, Geister und Gespenster und manchen Dämon. Während die Bewohner der kleinen kalifornischen Stadt deren 100-jähriges Jubiläum feiern, holt sie die mörderische Vergangenheit ein. Ganz plötzlich kam ein dichter Nebel auf und half uns. Er kam wie vom Himmel geschickt. Doch Gott hat unser Verbrechen bestimmt nicht unterstützt. Der Soundtrack von John Carpenter himself macht Gruselstimmung. Und die Geister der gemordeten Seeleute von damals rächen sich an den Nachkommen derjenigen, die ihnen ihr Gold stahlen, mit Säbel und Enterhaken. Das Zitat von Edgar Allan Poe am Anfang gibt dieser Geistergeschichte angemessene Horroraura. Es lautet: Ist alles, was wir sehen oder scheinen, nichts als ein Traum im Traum? Platz 3. Es gibt immer eine Straße, die wegführt, aber wohin führt sie? Jella von Christian Petzold, 2007. Immer wieder lässt Christian Petzold in Jella Julie Driscoll Road to Cairo singen, getragen von den schleppenden Orgeltönen Brian Augers. Eine Straße führt von Wittenberge an der Elbe weg, aber Jellas Mann, den sie verlassen will, rast den Wagen in den Fluss. Jella schleppt sich raus, dann Hannover, ihre Road to. Jella wird kühle Finanzmanagerin. Christian Petzold zeigt sie in der gespenstischen Welt des modernen Kapitalismus als Wesen dieser Welt, das gleichzeitig von einer anderen ist. Das Gespenstische ist dabei nicht als Metapher gemeint. Am Ende ist Jella tot. Nein, besser, sie war die ganze Zeit über tot. Christian Petzold erzählt einem mehr über die Liebe und den Tod aus der Perspektive eines Geistes, der sich auf einer Straße nach nirgendwo befindet. Platz 2. Dieses furchtbare Haus. Bis das Blut gefriert, von Robert Wise, 1963. Nennt es, wie ihr wollt, aber in Hill House geht das nicht natürlich zu. Am Anfang der Tod, der Ehefrau, der Tochter und. Im Landhaus Hill House. Ein Haus, in dem es umgeht. Hinter der Wandtapete sinkt es, ein Gesicht zeichnet sich ab. Bis das Blut gefriert, ist ein Haunted House-Klassiker, ein Spukhausfilm mit dieser Konsequenz. Niederbrennen bis auf den Grund und die Erde mit Salz bestreuen. Platz 1. The Others von Alejandro Amenábar, 2001. Das ist die entscheidende Frage in diesem wunderbar melancholischen Masterpiece. Wer ist tot? Wer lebt? Wer ist das Gespenst? Wer der Geist? Wer sind die anderen besser? Wo leben sie, wenn sie leben? Es geht um das Festhalten und das Loslassen. 1945. Grace, grandios, Nicole Kidman und ihre beiden Kinder in einem abgelegenen Landhaus. Das Klavier erklingt wie von Geisterhand. Aber die neuen Hausangestellten, was wollen sie eigentlich? Am Ende fliehen die Lebenden und die Toten, die nicht wussten oder nie wissen wollten, dass sie schon tot sind, bleiben in ihrem Haus zurück. Und die Mutter darf die Kinder, die sie getötet hat, um sich dann selbst zu erschießen, in tiefem Frieden umarmen.